oder Karte? Ich zahle mit meiner pinkfarbenen Kreditkarte. Eine neue Handtasche von Gucci. Mein neues Baby. Ich liebe sie jetzt schon mehr als alles andere auf der Welt. Ich nenne sie Gabrielle. Meine kleine Gabrielle. Ist sie nicht putzig? Ich streichle sanft über ihre Haut. Kann es kaum erwarten, sie zu Hause zu füttern. Mit Kajal und Lippenstift, Taschentücher und einem Portemonnaie. Ist die Kleine nicht hungrig? Wie niedlich Gabrielle dort liegt in ihrer Krippe. Wie das kleine Jesus Baby. Ich liebe Gucci-Handtaschen. Sie sind meine Babys. Neben Gabrielle gibt es Josephine, Sandra, Michaela, Hannelore und Petra. Mit meiner pinkfarbenen Kreditkarte habe ich sie mir alle gegönnt. Ich füttere Gabrielle mit Kondomen. Man weiß ja nie, was sich ergibt. Heute wieder shoppen und vielleicht treffe ich einen neuen Daddy für meine Kleinen. Ich schminke mich mit dem Kajal und dem Lippenstift aus Gabrielle und bin bereit, in die Innenstadt zu fahren. Im Gucci-Store werde ich dich treffen. Im Briefkasten Mahnungen. Die lasse ich da drin. Luxus-Lady sucht Luxus-Lover. So könnte meine Kontaktanzeige heißen. Wenn ich dich treffe, kannst du mir ein Baby machen. Ein echtes aus Fleisch und Blut. Bitte.